Von Schrecken wird angesichts der Widerstände nur der Mensch erfüllt, der sich zu schwach fühlt, sie zu überwinden oder überhaupt zu feige ist, sie anzugreifen. Das Erwachen aus süßen Träumen bringt den Schläfer Enttäuschungen. Die Nüchternheit der Welt erscheint ihm verglichen an der Üppigkeit des Traumes abstoßend. Wird nun aber der Schläfer vom Kanonendonner des Krieges aus seinen Friedensträumen gerissen, so mag er wohl wähnen, die Posaunen des jüngsten Gerichts zu hören. Je tiefer der Traum war und je weiter er von der Wirklichkeit fortführte, umso katastrophaler muss das Erwachen zur Wirklichkeit sein. In den Zusammenbrüchen seiner Traumwelt mag der jäh aus dem Schlaf gerissene den Untergang der Welt erblicken, und je härter ihm die kriegerische Wirklichkeit erscheint, umso fester mag er wohl glauben, auf Gnade und Ungnade einem Gottesgericht ausgeliefert zu sein. Der wirklichkeitsfremde Mensch wird sich aufgrund seines korrupten Denkens gegen den Untergang auch nicht wehren wollen, er wird vielmehr kniefällig um die Gnade des ihn bedrohenden Gottes ringen. Hat die Traumwelt sich eine eigene Wertordnung ihrem Ruhebedürfnis gemäß geschaffen, so kennt die Welt der Wirklichkeit ganz andere Werte, Werte des Verstandes und des Herzens, die, wenn sie mobilisiert sind, den Menschen befähigen, einen aussichtsreichen Kampf mit der feindlichen Umwelt und mit dem sogenannten Schicksal aufzunehmen, ja das Schicksal durch tapferen Angriff zur Geschichte zu formen. Durch seinen Charakter ist der wirklichkeitsbewusste Mensch unabhängig von den ständigen Träumer beeinflussenden Ausstrahlungen der Umwelt. Der Charakter der nordischen Rasse ist eben aus Kenntnis der kriegerischen Wirklichkeit des Lebens im tiefsten Sinne aufständisch. Der nordische Mensch ist nun einmal kein Sklave seiner Umwelt. Die Umwelt würde ihn allein schon mit ihrem Klima erdrücken. So muss er, will er überhaupt am Leben bleiben, ständig kämpfen, ständig sich wehren, ständig auf Neuerungen sinnen, um durch die Steigerung des Lebenswillens der Nöte Herr zu werden und zu bleiben. Das sich behaupten müssen führt zur Notwendigkeit des Handelns. Der Willen führt zur Prägung seiner Persönlichkeit. Schon der nordisch denkende griechische Philosoph Heraklit erkannte vor rund 2500 Jahren, dass der Charakter das Schicksal des Menschen bestimmt. Was im Einzelleben vor sich geht, wiederholt sich im Leben des ganzen Volkes. Verfügt es über eine genügende Anzahl von Charakteren, so wird es seiner feindlichen Umwelt immer wieder Herr werden und nicht im Chaos der Geschichtslosigkeit untergehen. Es wird vornehmlich in Notzeiten im kriegerischen Aufstand seiner Umwelt den Stempel seines überlegenen Willens aufdrücken. So ist gerade der Krieg die hohe Schule des Charakters, da die Not die Kräfte des Willens mobilisiert, um das Notwendige zu tun. Aus der Gesinnung entspringt die Einzelbereitschaft und aus der Einzelbereitschaft erwächst die befreiende Tat. Im Kriege erweist es sich, ob im Einzelmenschen und im ganzen Volk ein großer Gedanke, eine tragende Idee vorhanden ist, stark genug dem Anprall der Feindschaft und des Hasses Widerstand zu leisten. Der Einzelmensch und das Volk werden vor die Entscheidung gestellt, ob sie den Kampf um Freiheit, Leben und Geschichte aufnehmen wollen oder ob sie es vorziehen, Verzicht zu leisten und unterzugehen. Der Krieg enthüllt das wahre Gesicht der Welt, er offenbart ihre Wirklichkeit. Sich dieser Wirklichkeit zu stellen, sie anzuerkennen und um ihrer Wahrheit willen zu leben, beweist die Größe eines ganzen Volkscharakters. Zählten im Frieden noch Werte des rechnenden Verstandes und des klügelnden Intellekts, erschienen noch die Vorteile der Geborgenheit, der Sicherheit, der schlauen Berechnung händlerischen Gewinns als die wahren Werte des gesicherten Daseins, so lehrt der Krieg, dass im Angesichts der Wirklichkeit die Güter der Welt nur so lange von Wert sind, wie ein ganzes Volk Kraft und Leidenschaft genug besitzt, sie zu verteidigen. Wird das Volk schwach, so muss es seine Güter an eine stärkere Nation abtreten und aus der Wertordnung der Völker ausscheiden. Im Krieg spielen die händlerischen Versorgungsinstinkte des Einzelnen keine Rolle. Sie dürfen auch für das ganze Volk, will es nicht in die größte Gefahr gebracht werden, keine Rolle mehr spielen. Ja, der Krieg fordert, dass die händlerischen Instinkte Einzelner notfalls mit Gewalt unterdrückt werden, wenn nicht der Kampfwillen geschwächt werden soll. Der Krieg schafft vom Charakter her einen neuen Menschentypus. Es geht nicht mehr darum, ob es einer versteht, das Leben von der angenehmsten Seite her zu sehen und zu erleben, das Glücksjägertum, das im Frieden oft genug das öffentliche Leben eines Volkes bestimmte, wird zurückgedrängt von einem bedingungslosen Kriegertum, das sich der Idee der Freiheit der Nation verschreibt. Dem Glücksjäger erscheint das kriegerische Leben sinnlos, weil es gefährlich ist und keine Vorteile bringt. Der Krieger bejaht die Stunde der Gefahr, weil sie ihm die Gelegenheit zur Bewährung gibt. Die Charakterwerte, die der Krieg verlangt, ruhen in der leidenschaftlichen Hingabe des Menschen an die Nation selber, die leben soll, damit auch das eigene Leben wertvoll wird. Der Krieger erkennt, dass sein Leben nur einen Sinn hat, wenn seine Nation frei und stark ist. Es erscheint ihm nicht ehrenvoll und darum sinnlos zu sein, in einem geschichtslos untergehenden Volk zu leben. Seine Ehre verlangt es, einer Nation anzugehören, die in der Wertordnung der Völker an erster Stelle steht. In seiner Nation sieht er sich, sein Volk und er sind eine harmonische Einheit. Sehen der Händler und der Geruhsame nur auf den Vorteil des Tages, so denkt der Krieger geschichtlich. Wer aber geschichtlich zu denken vermag, handelt nicht mehr um den Vorteil des Tages. Das Opfer, das der geschichtlich Denkende als Krieger seiner Nation bringt, will die Ewigkeit des Volkes erkämpfen. Darum sieht der Krieger sein eigenes Selbst nur im Rahmen der Gemeinschaft der Nation. Der nach seiner persönlichen Glückseligkeit strebende, geruhsame Mensch wird aber den Tod als Beendigung seines Glückes ansehen und ihn darum scheuen. Der Krieger weiß, dass der Tod an jedem gefährlichen Wege lauert, vor jeder entscheidenden Tat steht. Da der Krieger aber das große Ziel, die Freiheit und Ewigkeit seines Volkes erreichen will, darf er nicht aus Todesfurcht auf halbem Wege stehen bleiben. Die geschichtsbildende Kraft und seine die Umwelt zwingende Leidenschaft lassen ihn dem Tod zum Trotz dem Ziel entgegenstürmen. So steht der Krieger jenseits der kleinen Ängste. Er wird zwar nicht furchtlos im allgemeinen Sinne, sondern ein Überwinder der Furcht. Sein Mut besteht im Siege des Willens über die Angst. Der Mensch der Geborgenheit wähnt, das Leben des Kriegers sei freudlos, dürftig, armselig und darum keineswegs lebenswert. Der Krieger dagegen möchte sein gefährliches Leben, das die Leidenschaften, ja die Dämonien bejaht, das in den höchsten Spannungen lebt und zwischen Extremen dahingeht, selbst in der Stunde des Untergangs, nicht gegen eine bürgerliche Glückseligkeit eintauschen. Der bürgerliche Mensch sieht im Charakter einen Luxus, den sich bestenfalls die Mächtigen oder Einsamen dieser Welt leisten können. Es gilt allgemein als bürgerliche Klugheit, zugunsten des Vorteils auf die Haltung zu verzichten und statt den Aufstand gegen die Umwelt zu wagen, sich der gleichmachenden Umwelt anzugleichen. Dieses Denken zeugt von einer erstaunlichen geistigen Kurzsichtigkeit. Erstaunlich, weil der bürgerliche Mensch sich oft genug voller Stolz für berechnend und damit für vorausschauend hält. Wäre dieses bürgerliche Denken tatsächlich vorausschauend, so würde es zu dem Ergebnis kommen, dass die Angleichung an die Umwelt töricht und letztlich nutzlos ist. Denn wer sich angleicht, wird vom Strudel des Schicksals fortgerissen und dorthin getrieben, wo der blinde Zufall ihn weht. Nur dort, wo der Charakter alle Widerstandskräfte des Willens und der Seele zur Entfaltung bringt, gewinnt der Mensch einen festen Stand im Strudel des Geschehens und vermag das Schiff seines Lebens selbst zu steuern. Die durch den Charakter geformte Persönlichkeit steht durch ihr Bewusstsein jenseits einer Bestimmung durch den Zufall. Der Mensch, der sich der Willkür des Schicksals wehrlos ausgeliefert hat, wird eines Tages über die Undankbarkeit des Lebens klagen. Das Leben ist keine gnädige oder ungnädige Macht, sondern eine Aufgabe, die dem Menschen gestellt wird, eine Aufgabe, die er zu lösen oder an der er unterzugehen hat. Würde nicht der Krieg mit seiner Not die Menschen das Notwendige zu tun lehren, so würden jene wunderbaren Offenbarungen überlegener menschlicher Haltung nie ans Licht kommen und Lüge und Verstellung würden der angeblichen Lebensklugheit tatenunlustiger Bürger Recht geben. Im alten preußischen Heer war es Brauch, in der Schwimmanstalt auch Nichtschwimmer vom Turm aus in das mehrere Meter tiefe Wasser springen zu lassen. Der Korporal wollte sehen, wie sich der Rekrut in dem ihm fremden Element bewegen und wie er weit nach der Überwindung der Schrecksekunde Herr über die Angst werden würde. Dieser scheinbar barbarische Versuch zeugt von größerer Kenntnis des menschlichen Herzens und von tieferer Ehrfurcht vor den Werten des Charakters, als böswillige Kritiker in ihrer pazifistischen Einstellung es je wahrhaben wollten.